Als ich noch ein Knabe war, sperrte man mich ein. Und so saß ich manches Jahr über mir allein, wie im Mutterleib. Doch du warst mein Zeitvertreib, goldne Fantasie. Und ich ward ein warmer Held, wie der Prinz Pipi, und durchzog die Welt. Baute manch Kristallenschloss und zerstört es auch. Darf mein linkes Geschoss Wahrheit durch den Lauf. Ja, ich war ein Mann. Ritterlich befreit dich da die Prinzessin Fisch. Gar zu obligant, führte mich zu Tisch. Und ich war galant. Und ihr Kuss war Götterbrot, blühend wie der Wein. Mit Sonnenschein war sie emailliert. Ach, wohin ist sie geflohen? Verhielt kein Zauber, warnt sie zurück vom schnellen Fliehen. Sagt, wo ist ihr Land?